Ich erkenne keinen Skill hinter deinem Sound, denn du bist wie Windeln, du nimmst überwiegend Kinderscheiße auf. Dass du komischer Vogel zum Mal auf Style kommst, glaub ich ehrlich gesagt leider weniger. Denn Kranz wollte meinen Namen in den Kasten schreiben, doch er ist leider Legastheniker. Und wegen peinlicher Betonung mag mich keiner hier im Forum. Ja, das stimmt, du wirst gewinnen, du liegst 2 Punkte im Vorsprung. Ich übertrumpf MCs dafür, dass ich aus diesem schwulen Beat was Dopes mache. Hab ich eigentlich den grünen Punkt verdient, du bist kein Pimp Daddy. Du trägst Slim Baggies wie Jim Carrey, guckst morgens in den Spiegel und denkst dir, fuck, ich bin Harry. Du bist ein hässlicher Vogel, der mich battelt, doch insgeheim bist du ein Fan vom Clown, als wärst du ein Pole. Man sieht meine Videos in HD laufen, so wie die Nase von 3 Plus, nachdem er mich besucht und ich ihm in sein Face haue. Und du behauptest, ich stink wie ein Schwein, das ist okay, meine Freundin scheint echt dir lieb zu sein. Und du hast recht, 3 Plus, ich habe permanente Mundgerüche, denn deine beiden Schwestern haben Fetische für Zungenküsse. Du muffelst so vergoren, nachdem ich dich sah, musste ich zum Dixi-Klo, um meine Geruchsnerven zu schonen. Wenn ich deine Freundin untenrum auszieh, piepst mein Pokédex, weil ihre Klitoris wie ein Pummeluft aussieht. Und sag mal, 3 Plus, was sind das für dämliche Lines? Seit wann ist 3 Plus bitte besser als 1? Besser als 1. Und was erzählst du mir vom Pep-Konsum? Du ekelhafter Bio-Freak, hast schon mehr Lines gezogen als der Zebrastreifen-Pinzeldienst. Ich finde dich und deine Artgenossen peinlich. Mit deiner Matte siehst du aus wie Paradox in weiblich. Deine Arme sind dick, das heißt, du stemmst gern Gewichte. Doch ich hoffe, dass du wegen der Niederlage nicht nachtragend bist. Und wie wir alle sehen, hat 3 Plus wirklich süße Haare. Doch deine Mutter wird ihr Intim-Toupet gern wieder haben. Ey, yo, 2 Verlierer auf einem Beat. Macht Milo so zum Zeitvertreib. Ey, yo, der Breite und der Zwerg aus Berlin kaufen sich Karten für das Milo-Style. Und Milos Mama fragt sich, wann fängt der Verlierer endlich an? Denn seine Latte fühlt sich wie ein Vagina-Piercing an. Mit Freudentränen winken wir euch ein letztes Mal zurück, bevor ihr endlich versinkt und Basti nie wieder singt.